Transparenz für die Ohren. Vielen Dank, Marco. Ja, dann begrüße ich uns alle hier in der Vorstandssitzung Vorstandes des Landesverbandes NRW der Piratenpartei Deutschland am heutigen 26.10. Anwesend sind vom Vorstand der Dennis noch nicht wieder, ich hoffe, er kommt wieder, er war eben schon mal da, der Harald, der Ralf, Daniel, Marie, Andrea und ich. Nicht anwesend zurzeit sind Andro und Superkonduktor. Ich stelle damit fest, dass auch wenn Dennis noch nicht wieder da ist, der Vorstand beschlussfähig ist. Ich frage die lieben Kollegen und Kolleginnen, ob sie zum Protokoll von der letzten Sitzung vom 12. Oktober etwas einzuwenden haben, Zusatzinformationen zu bieten haben oder ähnliches. Das ist schön wie immer. War nicht der Fall, dann gilt die also als angenommen. Kommen wir zu den Berichten des Landesvorstands. Der noch nicht wiedergekommene Dennis wäre der Erste, deshalb überspringe ich ihn. Andro ist nicht da. Harald, bitte. Ja, diesmal relativ kurze Liste. Wo bin ich überhaupt? In Zeile 44. Ja, okay, ich war ein bisschen tiefer. Jetzt war beim BPT in Regensburg, Freitag schon hingefahren und zwei Tage voll Teilnahme, also war spannend. Und ich empfehle allen, die nicht da waren und nicht den Stream gehört haben, mal reinzuschalten in die Aufzeichnungen. Speziell am Samstag gab es eine allgemeine Aussprache, die von der Zeit her etwa zwischen 13 und 15 Uhr stattgefunden hat. Da waren durchaus ein paar vernünftige Beiträge dabei und auch sonst war die Atmosphäre eigentlich sehr, sehr angenehm und konstruktiv. Dann war ich beim Stammtisch diesmal nur bei einem in Regensburg, sage ich schon, nein, in Recklinghausen. Dann habe ich am AKMV in Köln teilgenommen. Da waren wir zu dritt, glaube ich. Masch und Dennis waren auch da. Und dann Teilnahme an Mumble-Sitzungen. Das muss ich gleich noch ergänzen, da fehlt noch was. Und natürlich Ticketbearbeitung. Ja, vielen Dank, Harald. Fragen machen wir hinterher gemeinsam. Dann bin ich jetzt dran. Nach der Vorstandssitzung vor zwei Wochen habe ich auch an der AKMV in Köln teilgenommen. Am BOLGF-Mumble selbstverständlich. Dann gab es einen Fackelzug Seelink-Trasse. Spannende Geschichte. Da wird eine Hochdruckgasleitung verlegt. Und da gab es ein ganz großes Bürgerinteresse mit einem Fackelzug. Die Vorstandssprechstunde besucht. Ich war selbstverständlich auch und gerne und sehr interessiert beim Bundesparteitag, habe mich um ein paar Vertragsdinge gekümmert, Tickets, E-Mails und Telefonate, wie immer erledigt. Damit wäre ich fertig. Der Bernd ist noch nicht da. Ginge es jetzt weiter? Nein, es geht jetzt weiter mit dem Ralf, bitte. Ja, der Ralf war wie immer beschäftigt mit den Mitgliederdaten, Ein-Austritte, allgemeine Tickets, die in der Verwaltung auflaufen, Mahnungen und viel Kleinkram. Danke, Ralf. Daniel, magst du weitermachen? Bei mir war es auch nichts Besonderes, wie immer. Tickets und Mails, bisschen Schatzmeisterkram und ein bisschen mit Mietsachen zu tun gehabt. Das war's schon. Bei mir bist du leise. Habt ihr mich gehört? Ja, Daniel, ich hab dich gehört. Gibt es jemand, der das nicht hat hören können? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich die Marie jetzt bitten. Ja, ich habe auch an der Vorstandssprechstunde teilgenommen. Ich war auf dem Bundesparteitag 17.2. Da dann auch auf der Bundesversammlung der jungen Piraten, wo zwei neue Vorstandsämter gewählt wurden. Dann noch ein bisschen im Request-Tracker gearbeitet. Ansonsten war es das erstmal. Für Marie, die liebe Vako. Ja, ich war nicht auf dem BPT, habe euch aber im Stream beobachtet. Ich habe die Einladung für unseren LPT vorbereitet, ein bisschen im Blog gearbeitet. Der Ralf hatte mal wieder eine Mitgliederauflistung nach KVs und VKVs gemacht. Ja, ich war bei der ÖA-Sitzung, ein paar Tickets und Kleinkram. Irgendwie hatte ich das Gefühl, war es ruhig. LAFO-Sprechstunde war ich nicht. Ich habe das Kandidatengrillen aufgenommen, damit das noch zügig ins Tränennest kommt, weil das war ja sozusagen zwei Tage vor dem BPT. Danke, Vako. Und der Dennis ist wieder da. Dann würde ich jetzt den Dennis bitten zu berichten. Ja, irgendwie komme ich immer noch nicht ins Pad. Komisch. Bundesparteitag, also jetzt mal nicht chronologisch, Bundesparteitag war ich dort. Auch dort bei dem, was weiß ich, wie sagt man so schön, dem ersten Treffen mit dem Bundesvorstand und den Landesvorständen wurde dann dort veranstaltet und auch gemacht, wo man das erste Mal Feedback eingesammelt hat. Ich denke mal, das hat der Masch und so auch schon erklärt. Ja, dann habe ich heute, beziehungsweise nicht nur heute, auch in den vergangenen Tagen Post verschickt. Was noch? Bundesvorstand, sag ich schon, Landesvorstandssprechstunde, aber auch das Kandidatengrillen, was natürlich ein bisschen Entertainment-Faktor dann auch war, also gar nicht Großvorstandsarbeit, klar. KMV in Köln, ich glaube, die war ja auch noch innerhalb des 2-Wochen-Turnus, war ich da, war dort mit dem Harald zusammen Versammlungsleitung und durfte dort sehr interessante Gespräche führen. Ja, ich interpretiere das mal als fertig. Danke, Dennis. Habt ihr Fragen zu einem der Vorstandsberichte? So fraget jetzt 3, 2, 1. Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann kommen wir zum Bereich der Berichte und der Statistik. Hier gibt es tagesgenaue frische Mitgliederzahlen, nämlich 3.401 Mitglieder, davon 1.405 Stimmberechtigte. Das Ganze ist auch nachzusehen im Vorstandsblock. Die Kassenstände sind auch aktualisiert, wie von Wunderhand. Wir haben Sparkasse Mühlheim, das Girokonto, 19.075,50 €. Das Renditekonto Mühlheim ist aufgelöst. Wir haben Sparkasse Düsseldorf, Girokonto, 14.377,11 €. Zweites Renditekonto, ein Renditekonto Sparkasse Düsseldorf, 230.000 €. Und ein Sparbuch bei der Sparkasse Düsseldorf mit 10.003,23 €. So viel dazu. Dann geht es jetzt weiter in den Bereich Termine. Hier haben wir im Moment ausschließlich den Termin 2. und 3.12., nämlich den Landesparteitag in Herne in der Akademie Mont-Cenis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Links dazu sind im Protokoll in Zeilen 116 und 117. Weiter geht's mit dem Workflow seit der letzten Sitzung. Da gibt es Interessantes zur Sperrklausel-Klage. Ich sehe jetzt weder den Michel noch den Daniel noch die Sandra im Zuhörerraum. Ja, insofern wage ich es zu berichten, dass es da den ersten Verhandlungstag gegeben hat und die Fragen, die gestellt wurden an die Gegner, würde ich fast schon sagen, ausschließlich lassen ein kleines wenig die Hoffnung sprießen, dass die Richter es eher so wie die klagenden Parteien, also unter anderem wie wir, sehen. Einige Berichte haben auch den Tenor dargestellt, dass die Richter wohl den klagenden Parteien Recht geben werden, sprich, dass die Sperrklausel mit kippen würde. Eine weitere Information, die man der Presse entnehmen konnte oder den entsprechenden, ich sag mal, Experten, ist die, dass möglicherweise dieses Gericht sich gar nicht als entscheidungsrelevant oder entscheidungsfähig darstellen kann und dann geht das hoch zum Bundesverfassungsgericht. Wenn noch jemand etwas Zusätzliches dazu beitragen kann, dann bitte jetzt. Vielleicht nur der Folgetermin ist 21. November, dann geht's weiter. Genau, und da soll auch gesprochen werden, also entschieden werden. Gibt es dazu Fragen? 3, 2, 1, auch hier springt niemand hoch und auch doch, also Moment, ich muss mir das eben aufmachen. Ich sehe den Pac-Man im Sprechenraum. Pac-Man, bitte. Ja, es ist meine Schuld. Das Datum habe ich nicht mitgekriegt. 21. November ist der nächste Verhandlungstag, an dem vermutlich auch ein Spruch erfolgt. Gut, ich sehe niemand weiteres im Sprechenraum. Dann mache ich jetzt weiter. Die Anträge an den Landesvorstand. Gab es seit der letzten Sitzung einige Umlaufbeschlüsse. Vaku, sind die schon eingesprochen? Nein, das sind nur 3 Stück. Ich würde wieder ein E-Pool vortragen. Ja, das freut mich. Mach du da. Danke. Wir haben beschlossen, rückwirkend zum 1. Januar 2017 den KV Gelsenkirchen aufzulösen. Das ist als Antrag auch schon für den nächsten LPT eingereicht. Das war die Ticketnummer 260206. Dann haben wir mit Ticketnummer 260239 ein Mitglied aufgenommen und mit Ticketnummer 260495 hatten wir einen Finanzantrag vom Piratenschlumpf. die beauftragte Akkreditierung beauftragte Akkreditierung benötigen wir dringend zur Motivationsförderung der ehrenamtlich tätigen Personen ein riesiger, aufblasbarer Einhornpool-Bloß. Gab es auch einen Link, da gab es auch ein bisschen Dialog auf Twitter zu. Ja, wir haben den Antrag angenommen, Gesamtbudget 32,90 €. Und ich darf dazu sagen, dass wir sehr sicher sind, dass das mit sachbezogenen Spenden verglichen wird. Das war's schon. Ja, vielen Dank, Vago. Dann kommen wir schon zum Bereich Sonstiges in Zeile 232. Hier gibt es das Thema Umsetzung sonstiger Antrag 007 im Landesverband. Vago eingebracht. Vago, magst du dazu was sagen? Ja, also ich habe jetzt irgendwie parallel gesehen, dass auch der Bundesvorstand sich in seiner nächsten Sitzung damit der Umsetzung befassen wird. Die Frage stellt sich aber hier für uns, wie verbreiten wir das? Wie stellen wir sicher, dass wirklich möglichst alle so schnell informiert werden, dass sie dann innerhalb eines halben Jahres die Mitgliederbefragung machen können, so wie sie halt eben auch im Antrag drin steht. Die Hermi ist auch hier. Falls wir da jetzt noch Fragen haben oder Diskussionsbedarf, ich wollte es einfach schon mal angesprochen haben. Mhm. Vielen Dank dafür. Gibt es da Vorschläge, außer dass wir das 1:1 an sämtliche Kreisvorstände weiter informieren? Machen wir mit den VKVs. Ja, mit Kreisverbänden meine ich selbstverständlich auch die VKVs und da dann die Büropiraten. Aber die Hermi ist im Sprechenraum, die hat sich sicherlich Gedanken gemacht. Ja, guten Abend zusammen. Hallo. Gedanken. Also im Prinzip müsstet ihr jetzt entscheiden, ob ihr für die einzelnen VKVs irgendwie separate Lösungen findet oder wie ihr mit denen diskutieren wollt, beziehungsweise die Diskussion anleiern wollt. Im Zweifelsfall böte sich ja quasi die Möglichkeit, die Leute für den LPT einzuladen. Dann müsste man vielleicht gucken, ob man da so eine Art doppelte Akkreditierung macht, wo die Leute dann quasi die Fragen so abstimmen können, wie sie gerne möchten. Also wäre jetzt zum Beispiel ein Vorschlag. Das wäre ja keine doppelte Akkreditierung, sondern eine x-fache Akkreditierung, wenn ich das richtig verstehe. Nö, das wäre halt einfach quasi zwei Veranstaltungen parallel. Also ihr wollt ja nicht, dass die Leute, die direkt einem Kreisverband zugeordnet sind, da auch mit abstimmen. Deswegen müsste man die halt, die Personenkreise voneinander trennen. Das wäre auch nichts anderes als eine doppelte Veranstaltung mit LPT und AV zum Beispiel. Ja und nein, wenn wir das Kreisverband genau erheben wollen, müssten wir je Kreisverband dann entsprechend akkreditieren. Nein, die Kreisverbände sind da ja selber in der Verantwortung und in der Pflicht, das für sich eigenständig zu delegieren, weil es geht ja in dem Beschluss, beziehungsweise in dem Antrag geht es ja um die jeweils unterste Gliederung, die die entsprechende Debatte durchführen soll. Das heißt also, der LAFO hat mit den KVs nichts zu tun, lediglich mit den Mitgliedern, die halt quasi direkt dem LAFO mangels anderer unterer Gliederung zugeordnet sind. Eine Frage an den Vorstand, wie viele VKVs haben wir denn ohne Büropiraten? Zu viele. Das ist doch jetzt gar nicht, Frank, das ist was anderes. Ja, Meinung dazu, aus dem Vorstand oder anderswoher? Ich befürchte, dass wir halt auf dem LPT nicht unbedingt die Leute erreichen, also dass die auch nicht unbedingt dahin kommen, die vielleicht irgendwo in NRW sind, keinen amtierenden Büropiraten mehr haben und uns ohnehin sehr schwer erreichbar sind. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet die dann zum LPT kommen. Aber auch, dass die Vorgehensweise der Antragsintention ein Stück weit entgegenstehen würde. Ja, also es war ja einer der Gründe, dass wir das ja benchmarken damit. Dass wir dadurch sehen, welche Antwortzeit, wie zuverlässig sind die Antworten, beziehungsweise welche Durchsetzung haben diese Antworten bekommen. Und wenn wir jetzt wirklich Antworten haben wollen, dann befürchte ich, nenne ich es jetzt mal so, dass wir das losschicken müssen an die VKVs, weil wir quasi die nächste Gliederung im eigentlichen Sinne sind. Da könnte man das dann eben auch noch Kreis, also Landkreis, genau das abfragen. beziehungsweise Antworten bekommen, sodass man dann daraus schöne Statistiken bauen kann. Wenn wir das jetzt irgendwie zusammen alles machen, also zum Beispiel auf einem LPT, dann denke ich mal, dass die Ausbeute an Antworten noch geringer liegen wird. Ja, aber Intention des Antrages ist ja unter anderem und im Wesentlichen, wenn ich das richtig aufgefasst habe, dass in den Kreisverbänden, also auch in den virtuellen Kreisverbänden, auch über die Fragestellung diskutiert wird und nicht nur irgendwie ja, nein, multiple choice, keine Ahnung, sondern dass tatsächlich die Fragestellung mal auf Kreisverbandsebene oder auf unterster Gliederungsebene diskutiert wird. Insofern müssten wir, was die VKVs anbetrifft, tatsächlich beides machen. Irgendwie sowas, wie Hermi gerade vorgeschlagen hat, ein Diskussionsforum, vielleicht auf dem LPT und danach dann halt die Erhebung, die Abfrage. Warum müssen wir auf dem LPT so etwas machen, ein Diskussionsforum? Wie willst du sonst in x virtuellen Kreisverbänden eine Diskussion über die abgefragten Punkte anstoßen? Naja, also ich, jetzt, weil das ja auch das Benchmarken eben dazu geht. Man gibt den Mitgliedern folgende Task und es findet eine Selbstorganisation statt, was tatsächlich so total piratig wäre. Also die Mitglieder treffen sich zum Beispiel in einem VKV, jetzt, ich bin jetzt total naiv, vielleicht träume ich auch ein bisschen, treffen sich auf dem Stammtisch und reden darüber, ohne dass sie eine KV-Struktur haben. Ja, hey, wunderbar. Und eben bei VKVs, wo das nicht passiert, da kommt dann eben auch nichts. Beziehungsweise vielleicht kommen dann eben auch nur Partikularinteressen, beziehungsweise Partikularmeinungen zurück. Also jeder Einzelne schreibt irgendwie etwas oder meldet etwas zurück. Gut, das ist schon mal wenigstens eine Rückmeldung. Aber wenn man das jetzt so anbieten würde, dann müsstest du entweder einen großen Raum haben für alle und ja, also das ist, ich sehe das nicht richtig als Sinn der ganzen Geschichte jetzt auf dem LPT, eine Stunde sich zusammenzusetzen, darüber zu diskutieren und dann geht man wieder auseinander. Ich glaube, das ist nicht, damit haben wir nichts Nachhaltiges. Okay, ich habe Sie in Pac-Man und Sie Hermi im Sprechenraum, die sind da zwischendurch reingesprungen, ich habe nicht genau aufgepasst, wann. Hermi, bist du noch drin und der Pac-Man ist vielleicht vorzuziehen? Ja, ich bin nur da, falls irgendjemand Fragen hat. Pac-Man, bitte. Ja, ich glaube, das Praktischste ist tatsächlich, wenn der Landesverband für die VKVs als unterste Gliederung halt irgendwie was macht und halt da abfragt und es den KVs anbietet, für die zu machen, weil es sowieso für die VKVs sowieso gemacht werden muss. Ja, was die Frage der Diskussion der Punkte noch nicht ganz klärt. Hermi, magst du dazu was sagen, bitte? Naja, also weißt du, ich meine, es kommt ja immer darauf an, wie viel Arbeit ihr euch letzten Endes machen wollt. Also der praktischste und pragmatischste Ansatz wäre, das alles über ein LPT abzufrühstücken und dabei mehr oder weniger leider quasi in Kauf zu nehmen. Sorry, ich habe Piratengrippe. Wo war ich? Genau, über ein LPT und dann halt irgendwie in Kauf zu nehmen, dass relativ wenig Leute da sind. Alternativ könnt ihr ja da, wo Büropiraten vor Ort sind, einfach mal anfragen, was denen lieber ist. Und in den VKVs, in denen keine Büropiraten sind, ja, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also entweder direkt die Leute fragen, vielleicht auch eine separate Mailingliste zur Verfügung stellen und zumindest da eine Diskussionsplattform zu bieten. Ja, Millionen Möglichkeiten gefühlt. Okay. Gibt es noch andere Meinungen? Vielleicht könnte man ja die angrenzenden, also die VKVs, die an einen KV angrenzen, einfach irgendwie mit denen zusammen abfrühstücken, dass man sagt, ja, hier im Rhein-Erft-Kreis haben wir angrenzend den VKV Düren, dass man die halt einfach miteinander vernetzt und sagt, okay, wenn die Rhein-Erftler ihren Diskussionsabend haben, sollen die Dürener eben mitkommen. Gut, ja, Prinzip Regionalpiraten, haha. Ja, aber das ist tatsächlich jetzt von der Ausgestaltung her, ich nenne es jetzt mal so, sollen wir die Leute da jetzt, also jetzt hier an die Frage an die LAFO-Kollegen, sollen wir die Leute da alle an der Hand nehmen und sagen, hört mal zu, neben euch gibt es ja auch noch einen Kreis, wissen ja manche nicht, und vielleicht könnt ihr euch mit denen auch unterhalten. Wissen ja manche auch nicht. Und dass man so irgendwie noch zusätzlich Kontakt schafft, oder ich denke mal, das kann man ja auch zutrauen, dass das in der Selbstorganisation läuft. Ja, aber für eine Selbstorganisation muss ja auch erstmal die Information gespreitet werden und dann könnten wir ja mit der Information, dass das zu beantworten ist, auch weitergehende Informationen und Vorschläge machen, wie zum Beispiel Nachbarkreise, organisiert euch. Genau, die Kreise sollen wieder ein Schild aufstellen, damit man... Bin ich jetzt abgehackt gewesen oder der Harald? Beide. Die Kreise sollen ein Schild aufstellen, damit man erkennen kann, wer wo ist. Gibt es weitere Vorschläge oder Anregungen? Ich denke, dass das Sinnvollste wäre, tatsächlich einmal alle Mitglieder anzuschreiben, verschiedene Vorgehensweisen für KVs und VKVs bzw. Büropiraten anzubieten, um Rückmeldungen zu bitten, wann dann deren Veranstaltungen stattfinden. Und dann können wir immer noch versuchen, die Leute zu vernetzen, die keine eigene Veranstaltung vor Ort in ihrem VKV auf die Beine bringen. Frag mal an den Vielreisenden. Harald, siehst du eine Möglichkeit, den einen oder anderen VKV zu diesem Zwecke zu bereisen? Ja. Okay, dann sind wir schon mal zu zweit. Eventuell finden sich auch weitere, die das tun würden. Hermi, würdest du die Bereitschaft eventuell auch haben? Ja, mit Sicherheit. Kommt also ein bisschen auf die Termine an, aber grundsätzlich alles, was hier so im Regierungsbezirk Köln liegt, kann ich da bestimmt irgendwie mitnehmen. Von daher hätten wir eventuell da eine Vorwegstruktur für was auch immer. Okay, prima. Danke dafür, Hermi und Harald. Wenn es jetzt keine weiteren Vorschläge gibt, wie man den Antrag in NRW umsetzen könnte, würde ich diesen Punkt beenden wollen. Moment, wie setzen wir das denn jetzt um? Ja, das werden wir heute und hier wahrscheinlich nicht schlussendlich entschieden und formuliert bekommen. Diskutieren wir das, also ist in Ordnung. Wollen wir das in der nächsten Vorstandssitzung, gegebenenfalls Sprechstunde, nochmal diskutieren? Frage ich jetzt ohne Wertung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen würden, die Vorgehensweisen mal zu verschriftlichen und das dann meinetwegen schon in der kommenden Vorstandssprechstunde, gegebenenfalls in der nächsten Sitzung, noch einmal auf die Tagesordnung zu nehmen. Jawohl. Okay, also ist das jetzt, wie habe ich jetzt gelernt, liegt das quasi wieder im Backlog, also als Wiedervorlage für das nächste Mal. Genau, mit der Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal zu verschriftlichen, wie wir es denn angehen, wenn wir bis dahin zu einer fertigen Lösung gekommen sind. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Diskussion zu dem Punkt. Dann hat, glaube ich, der Harald eingetragen, Bericht und Aussprache zum Bundesparteitag. Namentliche Aufführung von Dennis, Harald selber und mir. Das wären die drei, die vom Vorstand da waren, aber... Aber die Marie war auch da. Ach Marie, Entschuldigung, muss ich noch ergänzen. Und ansonsten gibt es ja vielleicht noch Grampi oder so, der ja auch da war, der auch was dazu sagen möchte. Und Herr... Gut, schon haben wir den Gunfried im Sprechenraum, vielleicht zu dem Thema. Gunfried, bitte. Nein, ich wollte gar nicht zu dem Thema, ich wollte nur... ob wir bei Sonstiges nachher nochmal kurz Informationen über das Entstanden im Aachener Büro besprechen können. Punkt können wir eintragen, ja. Der Stahlrabe dazu eine Wortmeldung. Stahlrabe, bitte. Daniel. Ja, ich verstehe nicht ganz, was das in der Vorstandssitzung zu tun hat, über den BPC zu sprechen. Das können wir in der Sprechstunde machen, aber nicht hier. Vorschlag mit gewisser Validität. Andererseits haben wir jetzt bis auf den unter Sonstiges gerade eben vorgebrachten Punkt nichts weiteres. Wir haben tatsächlich erst 21.03 Uhr. Ich würde da gerne drüber abstimmen lassen. Hallo? Ja, ich habe dich gesehen. Bist du zum Punkt Aussprache gerade da? Nee, zum Punkt Sonstige. Die Aussprache macht, wollte er nicht machen, oder doch? Ich habe einen Einwand, ob das sinnvoll ist. Ob wir die machen wollen, wollte ich gerade abstimmen lassen. Also, ich bitte auch die Zuhörer, zu dieser Abstimmung hinzuzukommen. Wenn sie dann mit abstimmen wollen, ab in den Sprechenraum. Ich fange jetzt beim Vorstand an. Harald, willst du die Aussprache? Ja. Marie, da kommt nichts. Vielleicht machst du es im Chat. Also ich wäre auch für eine Aussprache. Okay, ich bin da auch für. Dennis. Enthaltung. Ralf. Enthaltung. Daniel ist dagegen, schätze ich. Aber Daniel, bitte deine Stimme. Also ich enthalte mich auch. Ich habe das nur mal so in Frage gestellt. Mir ist das wurscht. Okay, und Andrea? Ich enthalte mich auch. Dann haben wir einen... Insgesamt 3 Stimmen dafür, mit 4 Enthaltungen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wie gehe ich jetzt damit um? Wolltest doch alle fragen, oder? Ja, es springt ja keiner hoch, wie ich sehe. Ich habe ja dazu aufgefordert, dass alle in den Sprechenraum kommen mögen, die mit abstimmen wollen. Komm, bevor das jetzt hier... Machen wir doch einfach. Also ist ja jetzt erstmal eine Mehrheit dafür. Wenn keiner in den sprechenden Raum kommt, ist das ja eh schnell vorbei. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir hier einfach mal von unten an. Der Dennis legt los. Über den BPT zu sprechen. Ja. Ja, wundervoll. Also ich kam am Freitag an, habe das Aufbauen... habe beim Aufbauen tatkräftig mitgeholfen, bis 23 Uhr auch noch. Jetzt muss ich gleich niesen, merke ich. Und ja, ging ziemlich pünktlich los. Es gab den Bericht ja des Bundesvorstandes und dort hatte Paki, glaube ich, so wurde es dann ja auch medial, nenne ich es jetzt mal, behandelt, auch schon irgendwie der Partei versucht, die Leviten zu lesen. Es ist ihm mehr oder weniger gut gelungen. Auf jeden Fall waren die Punkte, die er nannte, waren schon sehr richtig. Es gab dann unterschiedliche Geschäftsordnungsanträge und so weiter und so fort. Man kennt das. Es ging aber relativ zügig los. Der Bundesvorstand wurde auch relativ zügig stringent gewählt. Es waren Kandidierende auf der Bühne, über die ich mich sehr gefreut habe. Und auch es gab Wahlergebnisse, über die ich mich sehr gefreut habe. Alles in allem war es ein netter Austausch, war es ein netter Bundesparteitag, so. Und man konnte dort sehr viele Dinge wieder besprechen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich da groß drüber erzählen soll. Also Bundesparteitag eben, ne? Das, was im Stream war, das braucht man, glaube ich, fast gar nicht erzählen. Ja, dann sage ich mal Dankeschön, Dennis, an Pac-Man. Ich komme da gleich darauf zurück, auf deine Chatmeldung und sag jetzt mal, ich gehe einfach weiter von unten nach oben und nehme mich jetzt dran. War nicht schon am Freitag da, sondern am Samstag um 4 Uhr morgens. Habe dann noch ein bisschen geschlafen, um dann den BPT wahrzunehmen. Ich bin da mit gemischten Gefühlen hingefahren, weil es ja durchaus, ja, wie soll man sagen, es geht um was, in Anführungszeichen. Die Vorstandswahlen waren für mich durchaus auch ein Stück weit entscheidend, wie es weitergehen könnte mit dieser Partei. Und insofern habe ich die sehr bewusst beobachtet, bin weitgehend im Rahmen dessen, was sich da beworben hat, zufrieden mit dem, was gewählt worden ist. Fand die Entscheidungen zu den Anträgen auch in aller Breite vernünftig und gut. Organisiert war er gut, pünktlich war er, das war prima. Man konnte sich wieder schön vernetzen und mit Menschen sprechen, Menschen treffen, die man länger nicht gesehen hat. Das war das Plus eines jeden Parteitages. In Saldo habe ich aus meinen gemischten Gefühlen jetzt bessere und annähernd gute Gefühle mit nach Hause zurückgenommen. Dann würde ich die Marie jetzt bitten. Ja, ich kann die vorherigen Redner nur bestätigen. So war mein Eindruck auch. Also jetzt wenig Überraschungen. Und ich war ja noch auf der BMV der Juppies. Es war auch sehr konstruktiv, das, was ich mitbekommen habe. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten gibt es da auch nicht mehr so viel zu sagen. Okay, danke Marie. Dann Harald, bitte. Also ich hätte noch eine Ergänzung aus NRW-Sicht. Es waren immerhin auf dem Höhepunkt 46 Akkreditierte aus NRW. Einer hat sich am Sonntag wieder deakkreditiert. Und nach meiner Wahrnehmung, da ich ja mal ganz guten Überblick habe, kamen die aus 24 KV aus NRW, sodass zumindest auf die KV bezogen die Teilnahme kaum geringer als bei den LPTs war. Und bei den Zahlen halt der Anwesenden dann etwa die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte, aber im Schnitt auch was Bundesdinge anging, hatten wir mit eben etwa 20% der Teilnehmer auch einen Schnitt, der sozusagen dem üblichen NRW-Schnitt auf die Bundesrepublik gesehen entspricht. Und von den Bundesländern, was vielleicht noch relevant ist, war Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, was nicht vertreten war. Das also durchaus der BPT hat auch abgebildet, was an Piraten in der Bundesrepublik im Moment so los ist und wer auch Interesse an solchen Dingen hat. Harald, jetzt sehe ich zumindest die Hermi und den Grumpy leider, doch den Grumpy auch im Sprechenraum. Wollt ihr auch noch was zum Bundesparteitag sagen? Von euch weiß ich zumindest, dass ihr da wart. Wenn sonst noch jemand da war, bitte auch gerne. Okay, Frank? Also ich war ja zwar nicht da, habe aber das Ding ja am Livestream verfolgt. Ich würde gerne mal wissen, ob das, was jetzt zum Beispiel zur Stärkung der Kommunalen und sonst was dort angesprochen worden ist, ob das noch vom alten Vorstand irgendwie gestartet wird oder ob das alles auf den neuen Vorstand delegiert wird. Also so wie ich das mitbekommen habe und in Gesprächen erfahren habe, will sich da ganz stark die Piratenlady drauf applizieren und hat auch die ersten Punkte, glaube ich, schon vorbereitet. Aber andere Meinung bitte. Scheint es nicht zu geben, Frank. Reicht dir das? Da dachte ich viele jetzt aus. Ne? Wie gesagt, Frage ist ja zum Beispiel, gibt es denn jetzt schon mal irgendwie noch Entscheidungen zur PICO oder damit die Mitgliederversammlung dann irgendwo ordnungsgemäß stattfinden kann? Deine Frage war ja tatsächlich die, ob es der alte oder der neue Bundesvorstand machen. Die habe ich beantwortet. Jetzt kommst du mit. Alte oder neue Landesvorstand, weil ich sage ja, die einzelnen Leute müssen ja über die Landesvorstände irgendwo zusammengebracht werden. Was hat denn das mit dem BPT zu tun, Frank? Ein Auftrag des BPTs war? Egal. Also die Frage beantwortet sich im Prinzip von alleine, solange wie der alte Landesvorstand Landesvorstand ist, hat er sich darum zu kümmern, in welchem Maße das bis zum 2.12. stattfinden wird, lieber abzuwarten und danach wird es der neue Vorstand machen müssen. Hermi, im Sprechenraum bitte. Ich habe tatsächlich noch eine Ergänzung zu dieser BPT-Geschichte. Ich glaube, Harald hat vorhin gesagt, dass diese Aussprache, die es da gab, durchaus hörenswert war, beziehungsweise nachhörenswert war, weil ein paar interessante Wortbeiträge dabei waren. Naja, aber genau das ist das Problem. Da sind ein paar interessante Beiträge. Jeder darf mal ans Mikro und darf irgendwie seine Meinung sagen und der Rest im Hintergrund nickt zustimmen und klopft auf den Tisch, weil hört, hört und so weiter. Und das machen wir seit Jahren. Also immer, wenn es darum geht, uns auszusprechen, gibt es nie mal irgendwie ein Konzept hinter der Aussprache, sondern jeder darf mal, jeder kotzt sich mal aus, jeder darf mal seine Wünsche und Bedürfnisse artikulieren, aber es ist keiner da, der diese Aussprache mal in irgendeiner Form fokussiert, moderiert. Es gibt keine konkreten Ergebnisse und es gibt auch keine Konsequenzen, mit denen man nach Hause geht. Also bloß weil man da 2 Stunden redet und Leuten zuhört, glaube ich nicht, dass irgendjemand da nach Hause geht und davon irgendwas für sich mitnimmt und versucht jetzt mal irgendwie Dinge umzusetzen oder zu ändern. Das finde ich immer sehr, sehr traurig. Das erlebe ich auch immer mehr bei der Marina Kassel zum Beispiel. Da wird eigentlich auch noch irgendwie geredet, aber eigentlich weiß keiner so genau, was man denn jetzt eigentlich macht. Ja, da ist sicherlich sehr viel Wahrheit dran, Hermi. Tatsächlich hieß es aber Aussprache und nicht Konzeptfindung. Dass ich das jetzt gut finde, dass es zu keinem weiteren, Ergebnis oder Ansatz eines Ergebnisses gekommen ist, aber es hieß ja nun mal Aussprache. Sprachrahmen hat eine Wortmeldung. Ja, und ihr seid es im Sprechenraum, aber Scharabe. Ich war ja auch nicht da, ich habe das überwiegend im Protokollpad verfolgt und ich muss Hermi da recht geben und das ist seit Jahren so. Das, was da als Problem identifiziert wird, egal an welcher Stelle, das ist nichts, was ein Bundesparteitag lösen kann, das ist nichts, was ein Bundes- oder Landesvorstand lösen kann. Die Änderungen, die erfolgen müssten, die müssten in der Basis erfolgen und dafür gibt es einfach keine Möglichkeit. Danke, Hermi. Ja, danke Daniel. Dann die Isan, die war zuerst im Sprechenraum. Ich habe ein Angebot zu machen, das ging mir eh schon durch den Kopf. Ich werde mir morgen oder am Wochenende den Stream nochmal angucken und mir das Ganze zusammenschreiben, was da an Anregungen und Ideen eventuell aufkommt. Dann kann es uns nicht verloren gehen und ihr könnt dann damit machen, was ihr wollt. Wunderbar, wunderbares Angebot, danke dafür. Jetzt hat der Harald was sagen wollen. Schön, habe ich gesagt. Genau. Sami, bitte. Ja, danke. Guten Abend euch. Hallo. Was Hermi gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Und es war zerfasert. Es blieb im Endeffekt nichts hängen, wenn man so intensiv, wie man zugehört hat. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, was ich ändern werde in meinem Blogbeitrag, was da noch mit dazukommt oder wegfällt. Und das, was ich da gesagt habe, trifft für die Basis in jedem Falle und immer leider zu, egal ob es war, wir müssen reden oder dass da diese Aussprache, diese komische. Es hört, wenn man sich dann mal im Saal umguckt und die Leute anguckt, es hört keiner zu. Es ist undiszipliniert, es hört keiner wirklich zu. Das geht so ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus und wo wirklich gute Anregungen waren. Deswegen bin ich Isan sehr dankbar, dass sie das machen will. Es geht im Gedränge unter. Und insofern müssen wir tatsächlich uns zusammensetzen und die wirklich wichtigen Dinge besprechen, aufschreiben und Konsequenzen daraus ziehen. Das ist das Wichtigste. Sammy, der Grumpy. Ja, der Grumpy Düsseldorf. Ich war ja auch auf dem BPT. Zum einen hat Hermi recht, zum anderen hat Sammy recht und zu anderen Teilen haben beide auch ein bisschen Unrecht. Denn, wie soll ich es formulieren? Immer noch dieser uralte Streit zwischen politischem Vorstand und Bundesversammlung bzw. BPT und verwaltenden Vorständen und den jeweiligen Möglichkeiten. Wenn wir bei Bundesparteitagen halt regulär zwar Aussprachen führen, dann finden diese halt, muss ich mittlerweile sagen, sehr fair statt. Ich habe schon deutlich Unfaireres seit 2009 erlebt. Nichtsdestotrotz, der Hinweis, dass die Marina Kassel nicht mehr so wirklich inhaltlich politisch sei, das ist etwas, was ich für mich mitnehme. Denn da ist eigentlich einer der Punkte, wo man sagen kann, da kann man die Sachen so weit vorbereiten, dass sie für den Bundesparteitag dann zukünftig vielleicht inhaltlich politisch besser ausgearbeitet sind, gerade so eine Marina und die möglichen, ja, auch der Bereich interne Fortbildung, den gilt es weiter auszubauen. Von daher, die Basis ändern klingt auch ein bisschen komisch. Da müssen wir alle an uns selber arbeiten. Aber erstmal danke, Isan, auch vom letzten Wochenende für dein Mega-Protokoll. Und damit bin ich dann auch wieder raus. Danke, Grumpy. Dann noch für alle die Information, dass es zum BPT 17.2 auch ein Feedback-Pad gibt, Servicegruppe BPT bereitstellt. Der Link findet sich in Zeile 256. Gibt es weitere Wortbeiträge zum Thema Bericht und Aussprache BPT? Ich hätte noch eine Frage. Da gibt es bei den Zuhörern einen BO. Ich weiß, dass der BO nicht fertig ist. Wenn der BO was sagen will, soll er entsprechend Raum kommen. Okay, tut er nicht. Okay. Würde ich den Punkt Bericht und Aussprache BPT beschließen wollen und schlage vor, dass wir den Punkt Bericht und Aussprache Bundesmitgliederversammlung Junge Piraten auch nicht erneut behandeln, weil die Marina eben schon was zu gesagt hat. Es sei denn, Marie, du möchtest da noch was weiteres zu ausführen. Nee, soweit nicht. Wie gesagt, die sind halt irgendwie noch viel in der Findungsphase und die sind jetzt erstmal froh, dass sie ihren Formalfu durchhaben. Und ja, ich halte euch aber auf dem Laufenden, sobald es was Neues gibt. Könntest du denn sagen, wer zurückgetreten ist und wer neu gewählt worden ist? Die Lea Lauchs ist zurückgetreten, da sie jetzt studieren geht. Luise Globig ist dann an ihre Stelle getreten. Und ein Pirat aus Bayern, ich meine, dass er Mirko heißt, ist jetzt als Beisitzer noch dazu gewählt worden. Das heißt, es sind jetzt 4 Leute im Vorstand und mal schauen, wie sich das entwickelt. Okay, danke Marie. Dann würde ich jetzt den Gunfried den Sprechenraum bitten, den Punkt Aachener Büro und das Sonstiges, die Frage, die da möglicherweise kommen wird, behandeln wollen. Gunfried. Ja, danke. Also ich würde halt gerne mal über den jetzigen Stand eine Erkenntnis haben. Ich weiß schon ein paar Sachen, aber die sind so um 3 Ecken. Deswegen würde ich das gerne nochmal genau wissen. Also sind die Unterschriften geleistet? Ist das irgendwie der Mietvertrag verschickt worden? Und ist Strom und Gas bestellt worden? Warte ich gleich darauf. Stand der Dinge ist, dass der Mietvertrag hoffentlich morgen von der letzten Person auch unterzeichnet sein wird und dann den Weg zum Vermieter gehen wird. Ja, Punkt. Super. Und zweitens hatte ich ja gesagt, also Strom und Gas müssten ja halt selber bestellen und da gab es noch Nachfragen nach der Zählernummer und Zählerstand, die ich eigentlich alle beantwortet habe, aber ich weiß nicht, ob das dann bemerkt worden ist mit dem Ticketsystem, ob das vielleicht sogar auch schon erledigt wurde. Müsste ich dann meine Vorstandskollegen fragen, weil ich zu den Punkten nichts weiß. Ja, Gunther, ich habe dir auch gesagt, wir können das erst, beziehungsweise das habe ich dir geschrieben im Ticket, wir können Strom und Gas erst anmelden, wenn wir einen unterschriebenen Mietvertrag haben. Das Ding, das geht seinen Gang. Deine Angaben sind auch alle angekommen im Ticket, das wird bearbeitet. Okay. Ist das soweit befriedigend, beziehungsweise soweit wie möglich befriedigend? Ja, ist okay, gut. Wenn ihr den quasi die letzte Person den unterschriebenen Vertrag an den Mieter schickt, dann schickt bitte nochmal eine Mail an mich, sonst kriege ich das ja nicht mit, was ihr jetzt losgeschickt habt, dass ich quasi dann, also die ist eigentlich ganz umgänglich, die entsprechende zuständige Frau, dann kann ich wahrscheinlich irgendwie direkt danach irgendwie den Schlüssel haben und so weiter, beziehungsweise den Schlüssel kriege ich natürlich auch erst, glaube ich, also ja, hat sie jedenfalls gesagt, wenn ihr Kaution überweist, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie Kaution überweisen, macht er auch erst, wenn das irgendwie alles zurückläuft, dann wird sich das halt ein bisschen verzögern. Das wäre dann halt ein bisschen blöd. Also ich habe heute mit der Frau auch gesprochen, wie du sagst, sie ist sehr umgänglich, die sagt, sobald sie den Mietvertrag hat, wird sie dich kontaktieren für die Übergabe und die Kaution zu überweisen, wie sie im Vertrag steht, das ist über Online-Überweisung eine Sache von 5 Minuten, das kriegen wir hin. Danke, super. Ja, okay. Trotzdem halten wir fest und in Gedanken, dass wir, wenn wir den unterschriebenen Mietvertrag abgeschickt haben, den Wunfeld kurz informieren, obwohl die Vermieterin ihn auch ansprechen will, wie er sagt. Okay? Ja, alles klar. Prima. Dann geht's jetzt weiter mit einem, ich vermute, Ticket Nummer 242521. Ich weiß nicht, wer das hier reingepastet hat. Heckmann. Ja. Das ist eine Anfrage bezüglich Stand BEO und SMV. Das Ticket ist, ich glaube, irgendwann aus vom März, April 2017. Februar 2017, dankeschön. Das ist für die Landtagswahlkampf zurückgestellt worden und ich wollte nur mal hören, ob da noch jemand was dran tut, weil das wäre für mich wichtig, weil in 4 Tagen ist... Oder in ein paar Tagen ist Frist für Anträge für den Landesparteitag und dafür wären die Informationen ganz interessant. Okay, das ist ja jetzt eine ganze Menge an Fragen. Ja, wie gesagt, wenn es jetzt heißt, gibt keine Informationen zu, dann ist das auch okay. Gute, das wird sein, aber Dennis? Genau, wir hatten ja damals seinerzeit telefoniert, das ist ja auch so dokumentiert in diesem Ticket, okay, volle Transparenz und so. Und auch, ich glaube, du erinnerst dich, dass ich ja jetzt vor ein paar Wochen schon dazu irgendwelche Server beantragt habe, beziehungsweise VMs beantragt habe, um das versuchen zu realisieren. Auf dem Bundesparteitag, beziehungsweise auf einer 3,5-stündigen Zugfahrt zurück, konnte ich auch da jetzt mit dem neuen 2V, den Sebastian Alscher, sprechen, der mich auch schon kontaktiert hat deswegen, ob wir da nicht eine Bundeslösung irgendwie bevorzugen, was ich natürlich sehr gut finden würde, anstatt dass wir hier in NRW was Eigenes haben, obwohl ich natürlich gerne jetzt an der Realisierung mitwirken würde. Also mitwirken würde, dass wir das doch jetzt langsam mal eintüten, also als Landesverband mitwirken würde. Also irgendwie langsam, was sagt man, langsam ernährt sich das Eichhörnchen? Ja, mühsam meist. Mühsam. Backman? Ja, okay. Ja, es geht auch in erster Linie darum, ob die, sag ich mal, die Voraussetzungen für SMV und BEO überhaupt noch realisierbar sind, in Hinblick auf die Satzung. Das verstehe ich. Du meinst jetzt, ob das System, welches zum Beispiel seinerzeit von der Fraktion genutzt wurde, welches ja unter dem Namen VoteZilla lief, das ist bis jetzt auch die am weitesten entwickelste Form quasi des BEO ist, ob die noch unserer Satzung entspricht. Ja, genau. Oder ob halt eben die Satzung entsprechend angepasst werden müsste, ob halt eben das VoteZilla halt genau die Anforderungen und die Geschäftsordnung von SMV beziehungsweise BEO halt erfüllt und ob es nicht sinnvoller ist, die Passagen aus der Satzung auch wieder zu streichen. Also der Stärker beschreibt mir gerade irgendwie, so geht das auch schon seit Neumarkt. Ja, aber seit Neumarkt haben wir tatsächlich mal irgendwas Fertiges. Also wir haben tatsächlich eine Software, die irgendwie lauffähig ist. Ich glaube, das, was du meinst mit Satzung, ist maximal auf Datenschutzebene und das muss natürlich geprüft werden. Alle anderen, die Fristen und so weiter, sind konfigurierbar. Das hatte auch seinerzeit die Fraktion eben konfiguriert, beziehungsweise hatte beim ersten Durchlauf gemerkt, Mensch, also das ist ein bisschen kurz oder ein bisschen lang und das lässt sich konfigurieren und dementsprechend der Satzung anpassen. dass diesen gesamten Prozess dahinter, was Abgleich von Mitgliederdaten ist, so hatte die Fraktion ja auch bei uns seinerzeit keine Mitgliederdaten, sondern das ging alles, wie sagt man so schön, keine Clearingstelle, aber über die Mitgliederverwaltung, welches in Form der RALF betreut hat und dementsprechend die Fraktion niemals Mitgliederdaten hatte, sondern nur Tokens, die freigeschaltet werden mussten. Nee, es geht da in erster Linie darum, dass halt Mitgliederversammlungen in bestimmten Kreisen durchgeführt werden müssen, bevor das Ganze an den Start geht. Dass halt, sag ich mal, Postident-Verfahren eingerichtet werden müssen und. Darf ich mal kurz dazwischen fragen? Egal für welches technische System man sich entscheidet. Wir haben in der Satzung verankert zunächst mal den BEO und dann auf Betreiben von PAKI vor 2 oder 3 LPTs dann auch wieder das Liquid bzw. die SMV. Das sind einfach Formulierungen, die uns bestimmte Dinge erlauben. Unabhängig von der technischen Umsetzung, was siehst du denn in der Satzung als schädlich, was zwingend entfernt werden müsste, was uns ansonsten an irgendeiner Stelle zum Fallstrick wird? Ich sehe da nichts. Das kann man jederzeit entfernen, wenn man möchte. Und zweite Anmerkung, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich sehe zufällig gerade in den SKP hier unten im Zuhörerraum. Der kann sicherlich auch noch was dazu sagen, wenn ihr wollt. Ja, es ist ja, also schädlich beispielsweise ist halt eben diese, sag ich mal, finde ich jedenfalls sowieso, diese schwammige Formulierung, dass man halt irgendwie, also die Idee halt, die SMV beziehungsweise BEO einzuführen, war ja, die Entwicklung der beiden Systeme halt zu beschleunigen und voranzutreiben und halt die beiden Systeme, ich nenne das mal, in den Organstatus zu bringen. Das hat offensichtlich nach 50 Monaten oder nach knapp 50 Monaten hat das offensichtlich ja nicht funktioniert. Und warum man dann diese Systeme dann nicht wie ursprünglich auch, sag ich mal, als Tools des Vorstands dann halt deklariert, wo dann der Vorstand sagt, so von wegen hier, wir jagen unsere Agenda unseres Vorstandssitzungen einfach halt durch so ein Abstimmungstool, was wir halt eben unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen und wir halten uns dann an die Abstimmung aus der Basis, ist ja jetzt deutlich, sag ich mal, harmloser als halt sich ein Organ ans Bein zu binden, was man dann im Zweifelsfall dann halt eben auch einklagen kann oder beziehungsweise halt, wo man dann halt irgendwie sich wo dann die Organe gegeneinander kämpfen müssten, wenn sie halt irgendwie sagen müssten, ja, hier BEO sagt so und der Vorstand sagt so, was nehmen wir denn jetzt? Dennis? Ich habe jetzt, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber ich glaube, solche Fragen, die kann man nicht beantworten, und zwar, vor allem nicht jetzt hier. Darum ging es nicht. Ich wollte jetzt wirklich nicht die Diskussion um BEO und SMV losbrechen. Das kann man tatsächlich um SMV aus dem Parteitag machen. Es ging jetzt nur darum, ob, Informationen halt noch aus diesem Ticket kommen oder ob ich halt, ohne die Informationen halt den Antrag stellen kann. Die Infos jetzt von meiner Seite aus hast du. Ich würde mich freuen, wenn du einen Antrag stellst. Also ich freue mich immer, wenn Leute Anträge stellen. Dann ist kleine Randinformation. Ich weiß nicht, mit welchem Mikrofon du arbeitest. Augenscheinlich wirbst du es ständig, während du sprichst. Das sind fürchterliche Nebengeräusche. Hat ein Hund. Der Hund hat Dennis' Mikrofon gefressen? Ja, okay, Batman. Hat sich das befriedigt? Ja. Ich habe die Informationen, die ich brauche. Alles klar, kein Ding. Danke. Okay. Vielleicht noch zur Information. Der letzte Stand ist, dass so langsam die VMs eingerichtet werden Richtung Dennis. Also ich habe da Aktivitäten irgendwie gesehen. Wundervoll. Gut. Sorry, da war ein Hustenreiz. Dann danke ich euch dafür. Ich würde den Punkt jetzt abschließen. Und komme zur Zeile 374, da steht Thema, da gibt es aber kein Thema aufgeführt. Damit wären wir inhaltlich am Ende dieser Sitzung, wenn nicht noch jemand hochspringt, wie der Frank zum Beispiel. Ja, und zwar, wenn der Ronny und der Pac-Man da ist, habe ich zwei kurze Fragen. Ihr müsst mal ein bisschen in die Vergangenheit springen, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Ihr habt mit Ticket 251441 damals Domains der Fraktion mal übernommen, die geändert werden sollten. Frage, wann wird das vollzogen, dass die der Piratenpartei gehören, weil die immer noch alle auf die Fraktion laufen? Und dann komme ich zur zweiten Frage, wann ist von der AG Technik oder von Ronny damit zu rechnen, dass es das Relaunch des WordPress-Multisite-Blogs gibt, sodass die neuen Seiten mit den neuen Layouts gestaltet werden könnten? Frage gebe ich weiter an die Angesprochenen. Ich fange mal an. Ich gebe die Frage einfach mal an die Leute weiter, die sich damit beschäftigen. Ich melde mich dazu bei dir bezüglich der Domain und des WordPress, des Multi-Blog-Systems. Wir kämpfen da halt eben gerade darum, dass das Ding überhaupt weiterläuft. Wir sind da auch noch nicht wirklich an einem Stand, wo wir sagen, wir machen das so weiter wie bisher. Also ihr seid quasi noch in Evaluation. Ja. Aber wie kommen denn die Leute, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern Südwestfalen, die haben Leute, die auf ihre Blogs warten. Wer macht das denn jetzt federführend? Der Dirk und der Martin. Der Dirk ist quasi auf dem Weg aus der Partei raus oder sage ich mal in die Inaktivität und der Martin ist auch jetzt nicht sehr aktiv. Ja, aber würde denn die Möglichkeit bestehen, dass andere Administratoren die Rechte bekommen, die das regeln können? Wenn du jemanden hast, der, sag ich mal, sich bereit erklärt oder beziehungsweise, sag mal, mindestens zwei Leute, die sagen, ja, wir setzen jetzt ein System auf, was das dann kann und das dann übernommen, also den Multiblock dann auch betreibt, dann geht das. Wir sind nämlich gerade, also das haben wir nämlich halt auch noch gemacht. Wir teilen halt quasi so die Netze auf, so dass halt eben Teilbereiche von unterschiedlichen einzelnen Gruppen außerhalb der AG-Technik betreut werden können. Und an wen muss man sich dann da wenden? An mich. Also es gibt noch ein kleines Problem. Also wir sind, also es gibt bis jetzt nur einen, der, sag ich mal, neue VMs einrichten kann. Und von dem kriegen wir demnächst halt eine Anleitung, wie das dann geht. Und dann gucken wir mal, dass dann halt eben noch mehr Leute VMs einrichten können. Ich richte die Firewall ein und dann, das wollen wir dann so organisieren, weil eben die Personaldecke der AG-Technik sehr, sehr dünn ist, sehr dünn geworden ist, sodass wir das nicht lösen können. Gut, dann frage ich mal an den Vorstand zurück. Wie steht denn der Vorstand dazu, dass, ich sag jetzt mal, alle Multisites zentral verwaltet werden, auf egal welchem Piratenpartei-Server? Was meinst du jetzt mit, also die werden ja schon zentral verwaltet, nämlich zentral bei der in NRW. Und ja. Multisite heißt zentral verwaltet. Wir haben jetzt im Moment jemanden, der den WordPress-Blog verwalten muss für NRW. Wir haben jemanden, der das in Schleswig-Holstein macht. Wir haben jemanden, der das in Bayern macht. Wir haben jemanden, der es in Hessen macht. So unterm Strich, wir haben nicht so viele Seiten, die aktiv betrieben werden müssen, weil wir weniger Mitglieder haben, als dass das nicht auch über eins ist, der dann WordPress zum Beispiel pflegen kann. So, würde das ein Problem sein oder müssen alle Seiten, die wir in NRW haben, weiterhin auf NRW-Servern dann laufen? Warte, lass mich kurz aus, Blackman. Frank, technisch gesehen muss das natürlich nicht sein. Aber es ist so gesagt, auch von der Bundestechnik, wenn wir Dienste auslagern zur Bundestechnik, dann ist damit nichts gewonnen. Also dann ist damit insofern nichts gewonnen, dass diese Leute eben das auch von ihren Kapazitäten nicht halten können. Also wenn dann sagt man, okay, wir schließen zusammen, weil es technischer Natur ist, aber personell werden wir dadurch nichts einsparen oder gewinnen können. Von daher, ja, ich verstehe deine Frage. Escape oder wie auch immer, also jetzt hier unser neuer Bundesgensek, der sagt ja auch, Mensch, guck mal, das könnte gute Unterstützung erfahren. Also die Personaldecke, was diese ganze WordPress-Instanzen angeht, die ist melden und du schleppst quasi dann nochmal mehr Arbeit obendrauf, weil durch Wartung, natürlich versucht man das kleiner zu machen, aber die Wartung wächst dann auch wieder an. Also umso mehr Server wir in die Bundes-IT auslagern, da müssen wir quasi die Personen gleich mitgeben und dann haben wir nur technisch etwas gewonnen, aber nicht personell. Es geht ja darum, Und das Problem mit von wegen verschiedene WordPress-Instanzen, also die Vergangenheit hat gezeigt, dass du, wenn du verschiedene WordPress-Instanzen zusammenlegst, Gruppe A halt möchte gerne die Plugins haben, Gruppe B möchte gerne die Plugins haben, Gruppe C möchte gerne halt die Plugins haben, die sind aber halt eben unkompatibel zu den Plugins von Gruppe A. Also das heißt, auch wenn man jetzt sagt, ja gut, es wäre schön, wenn diese Gruppen halt alle zusammen auf einer technischen Instanz liegen, ist halt, sag ich mal, der kleinste gemeinsame Nenner tatsächlich meistens wirklich ein reines WordPress-System ohne Plugins. Ja, ich sag ja, wer jetzt sagt, ich brauche jetzt hunderte von Sachen, deswegen, es war ja jetzt nur eine Frage, wenn du sagst, wir wollen die Teilbereiche auslagern. Und ich sag ja, das Schlimmste ist ja das Warten dahinter mit den Plugins. So, das, was ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, ich habe jetzt mal durchgemacht, es müssen alleine 168 Seiten das Impressum geändert werden. So, die Leute tun das teilweise nicht, teilweise haben wir noch so alte Daten da drin. Ne? Ja, guckt alleine an, bei wie vielen noch Akademiestraße 3 als Postanschrift drin steht. Und das kannst du ja dann ändern. Deswegen, es war jetzt nur eine Grundüberlegung als Rückfrage zu den Dings, wenn es ein Team von WordPress-Leuten gibt, die das Gesamtsystem irgendwo machen. So, und dann muss man natürlich mit jedem KV sprechen, so, hast du dazu Bock? Ja, nein. So, dann muss es verschoben werden, dann müssen die Daten gesichert werden. Das muss ja alles gemacht werden, richtig? Ganz genau. Ja. Aber wie gesagt, ich schicke dir das dann zu und dann weiß ich ja Bescheid und dann hoffe ich, dass das demnächst dann läuft. Danke. Also, wenn du, ne, was heißt, also, du wolltest mir jetzt zwei Namen nennen von den Leuten, die das gerne machen möchten. So habe ich das jetzt verstanden, oder? Ja, ich sag ja, ich schicke dir die entsprechenden Daten, so wie das laufen könnte, wer das machen könnte. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das jetzt nimmt. Einer davon ist von WordPress Deutschland. Und wie gesagt, da könnt ihr von mir aus mit dem dich unterhalten, ob ihr dazu Bock habt oder nicht. Und dann können wir gucken, dass das für die, die wollen, gerne ist, weil die sich nicht melden werden, bringt das ja dann sowieso nichts. Ja, super. Gut, Pac-Man, also die AG Technik hat mitgenommen, was ISL wollte und weiß auch, wie damit umgegangen werden muss. Ja. Prima. Sonst kann man Pac-Man euch sicherlich auch mal im Mumble treffen, vielleicht kleiner Werbeblock für Mitarbeit. Oh ja, genau. Also jeden zweiten Dienstag hier Mumble oben in der Bundes- oder Pirateninterne, Moment, wie heißt das Ding hier? Zweig der innerparteilichen Arbeit, da wo der IT steht, unter Bund. Wir teilen uns nämlich halt den Raum auch mit der Bundes-IT. Jeden zweiten Dienstag, eigentlich nächsten Dienstag, aber da ist Feiertag, dementsprechend nicht böse sein, wenn wir dann nicht da sind. Okay. Dann bedeutet dann in 4 Wochen? In 3. Dann wäre der Werbeblock auch Erfolg, wunderbar. Wenn jetzt nicht noch jemand hochspringt in den Sprechenraum, der nicht Pac-Man oder ISF heißt, wären wir mit der heutigen Tagesordnung durch. Sabine, Sunny, bitte. Darf ich was unter Sonstiges? Ja, da sind wir gerade. Ja, okay, weil das mit dem anderen davor überhaupt nichts zu tun hatte. Ich habe an die Geschäftsstelle, aber an die falsche, meine Unterlagen mit 2 verschiedenen Hashtags geschickt. Die Originalbelege, die sind an die Berti gegangen, weil nämlich der Lutz gesehen hatte, was auf dem Formular stand, was wir ausgedruckt hatten. Und da stand halt noch die Suidbertusstraße drauf. Lacht nicht. Arsch. Okay, also, das ist ein Irrläufer und ich nehme an, wenn die vernünftig da sind, der Postbote, dann müsste er mir das eigentlich zurückschicken, denn mein Absender steht drauf. Bei mir ist aber bisher noch nichts angekommen. Achtet ihr mal drauf, ob bei euch was nachgeschickt wird oder so? Ich teile deine Annahme, das wird wahrscheinlich zu dir zurückkommen, wenn du denn einen Absender überhaupt hinterlegt hast. Und ansonsten für die Berti gibt es mit Sicherheit keinen Nachsenderantrag oder Auftrag mehr. Insofern dürfte das bestenfalls einem wie soll ich sagen, interessierten und mitdenkenden Postler passieren, dass er uns das zustellt. Wenn da was kommt, gehe ich davon aus, dass du selbstverständlich Bescheid bekommst. Das wäre lieb, denn heute ist Donnerstag und wir haben es letzte Woche vorm Bundesparteitag abgeschickt. Deswegen ist am Montag. Ist am Montag rausgegangen, ja. Also okay, kann immer noch kommen und ich melde mich, wenn es da ist und schicke es an die richtige Adresse, die ich hier auch liegen habe natürlich. Aber das wollte ich doch gerne gesagt haben, damit ich da nicht irgendwo unnötig in Verzug komme. Also warte mal kurz. Also erfahrungsgemäß dauert das 3 Wochen. Ungefähr. Kein Ding, es kommt ja noch alles irgendwie dieses Jahr an. Aber jetzt nochmal die für mich viel interessantere Frage. Wo hast du das Formular her, wo noch tatsächlich so eine alte Adresse draufsteht? Also da könnten ja noch andere Leute drüber stolpern. Nochmal hier dann als Anmerkung, also nenn mir doch mal kurz. Und dann nochmal kurz als Anmerkung für alle anderen. Solltet ihr noch zur Landesgeschäftsstelle in die Akademiestraße 3 schicken, wird das, ich glaube, den Nachsendeantrag habe ich für mindestens ein halbes Jahr gestellt, ich glaube sogar eher ein ganzes Jahr. Geht dann auf jeden Fall, wird dann als Nachsende zur korrekten Adresse hingeschickt, also zur jetzigen. 1 Jahr, sagt der Starab. Also 1 Jahr lang habe ich die gestellt. Also das, was ich von der alten, von der, oh, wie heißt die Straße, Ferdinand? Nee, Akademiestraße. Akademiestraße noch hatte, die habe ich weggetan. Auch zerrissen, weil ich wusste, ist ja nicht mehr. Und dann habe ich Lutz die anderen hingelegt. Und so ist das halt passiert. Ich habe dann nicht mehr drauf geguckt, weil ich nicht annahm, dass ich noch so alte irgendwo finde. Also, es tut mir leid, ist mit Sicherheit meine Schusselei, aber es ist nun mal passiert. Also, ja, Moment. Nee, also du hast sie jetzt nicht aktuell ausgeguckt. Also diese Formulare, da werden jetzt noch andere Mitglieder drüber stolpern, sondern du hattest einfach so alte Ausdrucke noch. Ja, und recht. Okay. Ja, ich hatte so alte Ausdrucke noch und habe nicht weiter drauf geguckt, war froh, dass ich die noch hatte. Und dann haben wir die benutzt und dann hat Lutz, weil das eben auf den alten da oben auch stand und ich ihm den Zettel mit der neuen Adresse nicht hingelegt hatte, ist das passiert. Also im Grunde genommen unser Versagen. Dami, Dankeschön. Ich finde das auch ganz spannend, dass wir das jetzt in der Vorstandssitzung besprochen haben, weil das sicherlich ein Fingerzeig für alle Leute ist, die noch andere alte Unterlagen liegen haben, das vor Versand zu überprüfen. Danke dafür. Oh, gerne. Ich denke, damit sind wir nun wirklich am Ende der Tagesordnung angelangt, denn ich sehe niemand außer jetzt auch Dean Sammy nicht mehr im Sprechenraum, also gibt es kein weiteres Sprechbegehr. Wenn jemand etwas dagegen hat, würde ich dann die Sitzung jetzt beschließen wollen. Scheint nicht der Fall zu sein, dann bedanke ich mich bei allen Anwesenden. Der Stahlraber hat doch noch was. NÖ? Ja. Das machen wir dann nach der Sitzung, oder? Naja, du musst ja sagen, du schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich schon zum Schließen der Sitzung gesagt habe. Ich fange damit erneut an. Ich schließe damit den öffentlichen Teil der heutigen Vorstandssitzung. Um 21.46 Uhr würde mich sehr freuen, wenn ich euch alle und viel mehr Leute zur nächsten Vorstandssitzung, die turnusgemäß am 9. November stattfinden wird, selber Zeit, 20.30 Uhr, selber Ort hier in Mambel, wiederhören und widersprechen könnte. Danke für eure Anwesenheit und für eure fleißige Beteiligung. Ich wünsche euch allen was Schönes und ich denke, wir, die Mitglieder des Vorstandes, gehen jetzt noch nach NÖ. Ich bitte, die Aufnahme zu beenden. Darf ich ganz schnell noch was anhängen? Wenn es für die Sitzung wichtig ist. Ist für NRW wichtig. Der nach 100 Tagen Dornröschenschlaf gibt es, wird der AK Bildung und die AG Tellerrand wieder erweckt. Und bisher sieht es so aus, als würden wir jeden ersten und jeden dritten Mittwoch im Monat uns um 19 Uhr im Mambel treffen. Das wollte ich nur ansagen. Jeden Mittwoch? Nein, jeden ersten und jeden dritten Mittwoch. Danke dafür, Sammy. Alle, die es interessiert und die es verbreiten mögen, mögen das tun. Auch prima. Du, danke. Die Sitzung war geschlossen, dabei bleibt es jetzt. Ich wünsche euch allen was und wie gesagt, bitte die Aufnahme beenden. Danke, Isan. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.